Nach den Meldungen der südkoreanischen Massenmedien wie der Zeitung Hangyore und des Rundfunksenders CBS kam es ans Licht, dass die südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye der Frau Choi Soon-sil, einer privaten Person ohne öffentliches Amt, regelmäßig die geheimen Materialien des Blauen Hauses übergab. Demnach soll diese Frau fast jeden Tag die 30 cm dicken Berichtsmaterialien, die die Berater des Blauen Hauses der Präsidentin überreichten, vorher bekommen und sie überprüft haben. Mit den Materialien leitete Choi Soon-sil die Versammlung der Hintermänner, wo über die Staatsverwaltung von der Präsidentin wie die künftigen Pläne und Politik beraten wurde. Sogar die Kaderfrage wie die Ernennung eines Ministers wurde hier entschieden. Der Rundfunksender CBS kommentierte bei dieser Meldung mit großer Enttäuschung, dass sich die Präsidentin Park Geun-hye nicht einfach durch die private Person Choi Soon-sil beraten ließ, sondern im Gegenteil, die Choi Soon-sil inoffiziell in die Staatsangelegenheiten eingriff.